Von den Wohltaten, erstes Buch, 10-15. 10. Doch der Eifer hat mich zu weit geführt, wozu übrigens der Gegenstand meiner Abhandlung Anlass gab. Ich will deshalb so schließen, daß die Schuld nicht an unserem Zeitalter hängen bleibt. Es war die Klage unserer Altvordern, es ist unsere Klage, es wird die Klage der Nachwelt sein, daß die Sitten verkehrt seien, daß Verdorbenheit herrsche und daß die Menschheit sich verschlimmere und alles Heilige in Verfall gerate. Allein das ist und wird immer dasselbe sein, nur von Zeit zu Zeit sich mehr da oder dorthin neigend, wie Meereswogen, die die eintretende Flut weiter hinaus treibt, die Ebbe mehr im Innern der Ufergrenzen hält. Das eine Mal werden mehr ehebrecherische Sünden begangen werden als andere, und es wird die Züchtigkeit den Zügel zerreißen. Das andere Mal wird Gastereiwut herrschend sein und der schmählichste Tod des Wohlstandes die Küche. Das eine Mal übertriebene Putzsucht und Eitelkeit, wobei die Seele um so mehr verwahrloset wird. Das andere Mal wird Missbrauch der Freiheit in Mutwillen und Keckheit ausarten, und endlich wird man im öffentlichen und Privatleben zu grausamen Maßregeln schreiten und zu dem Wahnsinne des Bürgerkrieges, wo alles Heilige und Ehrwürdige entheiligt wird, und Zeiten werden kommen, wo Unmäßigkeit im Trunke in Ehren gehalten und es für eine Tugend gelten wird, wenn man tüchtig Wein zu sich nehmen kann. Die Laster beharren nicht an einer und derselben Stelle, sondern beweglich und mit sich selbst uneins sind sie in beständigem Aufstande begriffen und jagen einander und fliehen eines vor dem andern. Übrigens werden wir immer dasselbe von uns zu sagen haben. Wir seien lasterhaft und seien's gewesen und, leider, dass ich dazu setzen muß, werden's auch in Zukunft sein. Mörder wird's geben und Tyrannen und Diebe und Ehebrecher und Ehrenräuber und Frevler am Heiligen und Verräter. Am allertiefsten steht der Undankbare, nur daß alles jenes vom Undanke ausgeht, ohne den kaum eine große Schandtat zu ihrer Höhe heranwächst. Davor hüte du dich, wie vor dem größten Verbrechen, daß du dir's nicht zu Schulden kommen lässest. Verzeihe es aber, als wäre es das Unbedeutendste, wenn sich's ein anderer gegen dich zu Schulden kommen ließ. Alles, was dir dabei Leides geschieht, besteht darin, du hast eine Wohltat weggeworfen. Dabei bleibt dir doch ungeschmälert, was das Beste daran ist, du hast gegeben. So wie man aber darauf denken muß, daß man hauptsächlich solchen Wohltaten erweise, die sie dankbar erwidern werden, so muß man auf der andern Seite manches tun, wenn man auch nichts Erkleckliches davon zu hoffen hat, und auch solchen mitteilen, von denen man nicht nur denken muß, sie werden undankbar sein, sondern von denen man auch weiß, sie seien's schon gewesen. So, wenn ich einem seine Söhne wiedergeben kann, die ich aus großer Gefahr rette, so werde ich keinen Anstand nehmen, wenn es ohne Gefahr für mich geschehen kann. Einen Würdigen werde ich, und sollte es auch mein Blut kosten, in Schutz nehmen und seine Gefahr teilen. und kann ich einen Unwürdigen durch ein erhobenes Geschrei den Räubern entreißen, so soll mich's nicht verdrießen, das Wort zu rufen, das ein Menschenleben rettet. 11. Im Verfolge habe ich nun da zu tun, was für Wohltaten man geben soll und wie. Zuvörderst müssen sie nicht unnötig sein, sodann von Nutzen, sodann angenehm und in jedem Falle aber von Dauer. Fangen wir nun bei dem Notwendigen an. Anders wirkt nämlich das auf das Gemüt, was von der Art ist, dass ohne dasselbe das Leben nicht bestehen kann. Anders das, was zu des Lebens Annehmlichkeit oder Bequemlichkeit dient. Es ist möglich, dass einer keinen sonderlichen Wert auf das legt, was er etwa leicht entbehren wird und wobei er sagen kann, behalte es, ich kann ohne das wohl sein, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Bisweilen möchte man's nicht nur heimschlagen, was man bekommt, sondern es gar wegwerfen. Unter dem, was notwendig ist, gibt es Dinge, die die erste Stelle einnehmen, solche nämlich, ohne die man nicht leben kann. Andere sind vom zweiten Range, ohne die man nicht leben sollte, andere vom dritten, ohne die man nicht leben mag. Die ersten sind von der Art, wie aus Feindeshand gerettet zu werden und aus Tyrannenwut und aus der Acht und andern Gefahren, die mannigfach und ohne dass man weiß, wie oder wann das Menschenleben umlagern. Wo wir etwas dergleichen abwehren, da werden wir, je größer und schrecklicher es war, uns desto mehr Wohlwollen erwerben. Denn es kommt ihnen der Gedanke, aus wie großen Übeln sie befreit worden seien, und die vorangegangene Furcht erhöht unser Verdienst. Doch dürfen wir deshalb nicht etwa einen länger, als es sein muß, harren lassen auf die Rettung, damit die Furcht unserem Verdienste mehr Gewicht gebe. Dem am nächsten kommt das, ohne was man zwar leben kann, aber so, dass es besser wäre zu sterben, wie zum Beispiel Freiheit, Unschuld und ein gutes Gewissen. Den nächsten Rang wird dasjenige einnehmen, was uns durch Verbindung und Blutsverwandtschaft, durch das Zusammenleben und langen Umgang teuer ist, wie Kinder, Gatten, Hausgötter, das elterliche Haus und was sonst das Herz so an sich angeschlossen hat, dass man denkt, sich eher vom Leben als davon losreißen zu können. Es folgt hierauf das Nützliche, ein mannigfaches und umfassendes Feld von Gegenständen. Dahin möchte gehören Geld, nicht im Überfluss, aber dass es nicht fehle zu vernünftiger Benutzung. Dahin gehört Ehre und das Vorrücken zu höheren Stellen. Kann ja doch nichts nützlicher sein, als dass man auch sich selbst nützlich werde. Dann kommt das, was eigentlich entbehrlich wäre, was aber das Leben angenehm macht. Dabei muß es uns darum zu tun sein, dass es durch die Umstände willkommen, dass es nicht etwas Gemeines sei, dass es entweder wenige haben oder selten schon in solchen Jahren oder in solchem Maße, und dass es, wenn es auch eigentlich keinen hohen Wert hat, doch dadurch einen bekomme, dass man es zu rechter Zeit und am rechten Orte hat. Wir müssen darauf sehen, dass, so wir etwas darbieten, es recht viel Genuss gewähren und dem, der es hat, recht oft vor die Augen treten möge und er ebenso oft an uns erinnert werde, als er damit umgeht. Hauptsächlich müssen wir ja keine Geschenke austeilen, die man nicht brauchen kann, zum Beispiel einem Greise oder einer Frau Jagdgeräte oder einem Bauer Bücher oder einem Gelehrten Netze. Ebenso müssen wir uns aber auch auf der anderen Seite in Acht nehmen, dass wir nicht, indem wir einem etwas Willkommenes zuteilen wollen, ihm das zuschicken, was ihm ein stiller Vorwurf seiner Schwachheit sein könnte, zum Beispiel einem Trunken Bolde Weine, einem Kränkler Arzneien, denn dasjenige, wodurch man zu verstehen gibt, dass man ein Gebrechen des Empfängers kenne, hört auf, ein Geschenk zu sein und wird eine Beschämung. 12. Steht es in unserer Willkür, was wir geben wollen, so müssen wir hauptsächlich solche Gegenstände aufsuchen, die von Dauer sind, auf dass unsere Gabe so wenig als möglich vergänglich sei. Denn wenige sind so dankbar, dass sie an das Empfangene noch denken, wenn sie es auch nicht mehr sehen. Auch undankbaren Menschen drängt sich die Erinnerung mit der Gabe selbst auf, wenn diese ihnen vor Augen ist und sich nicht vergessen lässt, sondern ihren Geber vorhält und aufdringt. Und man muss umso mehr suchen, was von Dauer ist, weil man nie mahnen soll. Die Sache selbst muss das Andenken auffrischen, wenn es verschwinden will. Ich will lieber künstlich gearbeitetes Silber zum Geschenke machen als geprägtes, lieber Bildsäulen als Kleider und Dinge, die bald verbraucht sind. Es sind nicht viele, bei denen die Dankbarkeit länger dauert als die Gabe. Häufiger ist's, dass das Geschenkte nicht länger in der Seele bleibt als im Gebrauche. Darum will ich, dass meine Gabe womöglich nicht verbraucht werde. Sie soll bestehen, sie soll unzertrennlich sein von meinem Freunde, sie soll ihn durchs Leben begleiten. Es ist wohl niemand so töricht, dass man ihn erinnern müsste, er soll nicht Gladiatoren oder Kampftiere einem zum Geschenke machen, wenn das Schauspiel eben vorbei ist, oder Sommerkleider am kürzesten Tage oder Winterkleider am längsten. Bei der Wohltätigkeit sei ein Verstand, der alles berücksichtigt und auf Zeit und Umstände und Personen sein Augenmerk richtet, weil es bei manchen Dingen vom Augenblicke abhängt, ob sie Dank erwerben oder nicht. Wie viel mehr Ehre legen wir ein, wenn wir etwas geben, das einer nicht hat, als etwas, das er im Überflusse besitzt, etwas, wonach er lange trachtete, ohne es zu finden, statt einer Sache, die er überall sehen kann. Gaben seien nicht sowohl kostbar als selten und ausgesucht und so, dass sie auch bei dem Reichen für etwas gelten, so wie auch gemeines Obst, das man schon einige Tage später nicht mehr ansieht, für einen Leckerbissen gilt, wenn es vor der Zeit kam. In Ehren halten wird man auch solche Dinge, die man sonst von keinem andern bekommen hat oder die wir sonst noch keinem geschenkt haben. 13. Alexander dem Großen, da er, Überwinder des Orients, sich mehr dünkte als ein Mensch, brachten die Korinther durch Abgesandte ihre Glückwünsche dar und beschenkten ihn mit ihrem Bürgerrechte. Da nun Alexander, über diese Art sich gefällig zu erweisen, lachte, sprach einer von den Abgesandten. Noch keinem andern haben wir unser Bürgerrecht geschenkt als dir und dem Herkules. Und nun nahm er mit Freuden die ihm zugedachte Ehre an, und indem er die Gesandten zur Tafel zog und sich überhaupt leutselig gegen sie bewies, leitete ihn die Erwägung nicht, wer ihm das Bürgerrecht schenkte, sondern wem sie es sonst schon geschenkt hätten. So hat der Mann, der sein Leben dem Ruhme weihte, aber weder dessen eigentliches Wesen noch Maß und Ziel kannte, der den Fußstapfen des Herkules und Bacchus nachging und auch da nicht stille stand, wo diese aufhörten, so hat er von den Gebern hinweg auf den Genossen der ihm erwiesenen Ehre geblickt, als ob nun, weil er dem Herkules gleichgestellt wurde, der Himmel sein wäre, wie er sich in seinem eiteln Sinne hinaufdachte. Denn wo hatte er doch mit jenem Herkules etwas gemein, der wahnsinnige Jüngling, dessen vom Glücke begünstigte blinde Wagnisse seine ganze Größe ausmachten. Herkules hat nichts für sich gewonnen, den Erdkreis hat er durchzogen, nicht eroberungssüchtig, sondern ein Retter. Was sollte er ersiegen, der Feind der Schlechten, der Rächer der Guten, der Friedenbringer zu Land und See? Jener aber, von Kindheit auf ein Räuber, ein Völkerverwüster, seiner Freunde wie der Feinde verderben. Er hielt es für das höchste Gut, der Schrecken aller Sterblichen zu sein, vergessend, daß nicht nur die mutigsten, sondern auch die feigsten Tiere ein Gegenstand der Furcht sind, wenn sie verderbliches Gift bei sich führen. 14. Kehren wir nun zu unserem Gegenstande zurück. Eine Wohltat, die man einem wie dem andern erweiset, ist keinem dankenswert. Niemand hält sich für einen Gastfreund eines Gastwirts oder Schenken, noch für den Gast eines Speisewirts. Denn da kann man fragen, was hat er mir denn zuliebe getan? Was er dem einen tat, den er erst nicht einmal recht kannte, das tut er auch dem andern, und wäre es auch ein Possenreißer und ein noch so elender Geselle. Hat er etwa meinen Wert berücksichtigt? Keineswegs, er ist eben seinem angenommenen Wesen gefolgt. Willst du, daß etwas Dank erwerbe, so mache es zu einer Seltenheit. Wer mag sich wohl solches aufrechnen lassen? Das lege man ja nicht so aus, als wollte ich die Freigebigkeit beschränken und ihr den Zügel kurz halten. Nein, sie gehe, soweit sie will, aber sie setze sich eine Bahn und schweife nicht in der Irre. Man kann seine Freigebigkeit so einrichten, daß jeder Einzelne, wenn er auch in Gesellschaft vieler bekommt, doch nicht unter dem großen Haufen zu sein glaubt. Man lasse jedem irgendein besonderes Merkmal, das ihm die Hoffnung gewährt, er sei besonders berücksichtigt worden. Er soll sagen können, ich habe das Nämliche bekommen wie ein anderer, aber ungebeten. Ich habe empfangen, was ein anderer auch empfing, ich aber in kurzer Zeit, während der andere schon lange Ansprüche hatte. Wohl hat mancher das Nämliche, aber es ward ihm nicht mit den nämlichen Worten gegeben, nicht mit derselben Freundlichkeit von Seiten des Gebers. Ein anderer bekam, nachdem er gebeten hatte, ich aber, sobald ich bat. Ein anderer bekam auch, aber er war im Falle, es leicht wieder erstatten zu können, oder sein hohes Alter und sein ungeordnetes, kinderloses Leben ließ reichen Ersatz hoffen. Mir hat er, obgleich das Nämliche, doch mehr gegeben, weil er's ohne Aussicht auf Wiedererstattung gab. Gleichwie eine Buhlerin sich vielen preisgibt auf eine Weise, daß jeder irgendein Zeichen besonderer Neigung empfängt, so muß derjenige, der seinen Wohltaten etwas Liebenswürdiges geben will, darauf denken, wie ihm viele verbindlich werden und doch zugleich, wie jeder Einzelne einen Vorzug vor den andern habe. Ich will freilich die Wohltaten nicht aufgehalten wissen, denn je zahlreicher und größer sie sind, desto rühmlicher werden sie sein. Doch fehle die Überlegung nicht, denn was nur wie von ungefähr und blindlings gegeben wird, kann das Herz nicht rühren. Wenn daher einer der Meinung ist, wir wollen durch diese Vorschriften die Grenzen der Wohltätigkeit beengen und ihr einen weniger freien Spielraum eröffnen, der möge unsere Erinnerungen nicht falsch auffassen. Denn wo ist eine Tugend, die wir mehr verehren, zu der wir mehr anspornen? Und wem steht die Aufmunterung zu derselben mehr zu, als uns, den Stoikern, die wir das Band der Menschheit so heilig achten? 15. Was ist also die Meinung? Da keine Neigung des Gemüts, wenn sie auch von der rechten Gesinnung ausgeht, tugendhaft ist, wofern sie nicht durch Maß und Ziel zu einer Tugend wird, so verlange ich, die Freigebigkeit soll nicht an Unwürdige verschwendet werden. Dann ist das Empfangen einer Wohltat eine Freude, in der man wohl die Hände zum Himmel emporhebt, wenn sie mit Bewusstsein Würdigen zugewendet wird, wenn nicht Zufall und überlegungsloser Trieb sie dahin oder dorthin verschleudert, wenn man sich ihrer rühmen und sie sich selbst zuschreiben darf. Wohltaten willst du es noch nennen, wenn du dich schämen mußt, zu gestehen, von wem sie herkommen? Wie viel dankenswerter sind sie doch und wie viel tiefer und unverlierbarer gehen sie in das Innerste des Herzens, wenn sie dich freuen, mehr weil du bedenkst, von wem du sie empfangen habest, als worin sie bestehen. Crispus Passienus pflegte zu sagen, von manchen sei ihm ihre Achtung lieber als eine Wohltat von ihnen, von manchen wolle er lieber eine Wohltat als ihre Achtung, und er fügte als Beispiel hinzu, lieber ist mir, sprach er, des vergötterten Augustus Achtung, von Claudius ziehe ich eine Wohltat vor. Ich aber bin der Meinung, es sei von keinem eine Wohltat wünschenswert, dessen Achtung keinen Wert hat. Wie nun? Sollte er von Claudius die Wohltat, die ihm gegeben ward, nicht annehmen? Wohl, aber wie vom Glücke das, wie du wohl weißt, auf der Stelle umschlagen kann. Warum trennen wir denn das, was unter sich eins ist? Es ist keine Wohltat, wenn das Beste daran fehlt, dass sie nämlich aus Wertschätzung gegeben sei. Sonst sind ungeheure Geldsummen, wofern sie nicht mit Überlegung und in rechter Absicht geschenkt sind, ebenso wenig eine Wohltat als ein Schatz, dessen Fund man dem blinden Glücke zu verdanken hat. Es gibt wohl manches, das man annehmen muß, ohne zu Dank verpflichtet zu sein.